Kundgabe 3655. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.01.1946. Erprobung des Geisteswirkens und der Liebekraft. Der Liebekraft und des Geisteswirken sollet ihr alle erproben. Dann würde euch nichts mehr unmöglich erscheinen und euer Glaube wäre ums Vielfache gestärkt. Ich zeige euch selbst den Weg durch meine Boten, durch meine Diener auf Erden. Und so ihr nun diesen Weg beschreiten wollt, habet ihr einen sicheren Beweis in den Händen, dass mein Wort Wahrheit ist. Nur euren Willen müsstet ihr tätig werden lassen, indem ihr ausführet, was ich verlange, indem ihr in der Liebe lebet. Denn mein Geist kann dann erst in euch wirksam werden, weil ich nur dort wirken kann, wo die Liebe ist. Ansonsten mein Wirken ein Zwang wäre, ein geistiger Fortschritt wider den Willen des Menschen. Und also könnet ihr euch jederzeit den Beweis meines Wirkens und der Wahrheit meines Wortes selbst schaffen, so es euch schwerfällt zu glauben ohne einen solchen. Und ihr werdet erstaunt sein über die Kraft der Liebe. Ich gebe euch Kunde davon, dass ihr hohe, geistige Fortschritte erzielet, so ihr liebetätig seid. Und so ihr meinen Dienern auf Erden glaubet und euch ihre Worte zu Herzen nehmet, so ihr mein Liebegebot erfüllet, werdet ihr auch bald die Kraft der Liebe spüren. Eure Gedanken werden eine Richtung nehmen, die der Wahrheit näher führt. Und ihr werdet wissen, dass ihr den Weg zur Wahrheit gehet. Denn es wirket nun mein Geist in euch, und er gibt euch Kenntnis, worüber ihr Kenntnis begehrt. Und er wird euch nichts anderes lehren, als euch durch meine Diener auf Erden gelehret wird, die die gleiche Wahrheit von mir selbst empfangen haben und sie verbreiten sollen. Immer wird die Liebekraft und des Geistes Wirken euch vorgestellt werden. Der Geistesfunke in euch wird sich regen und euch von der ewigen Wahrheit künden, dass ohne die Liebe niemand selig werden kann, dass ohne die Liebe niemand in das Wissen eindringt um die göttliche Wahrheit. Und also wird der Geist in euch ständig euch zur Liebe antreiben, auf dass ihr dadurch weise werdet, auf dass ihr mein Wort entgegennehmen könnt, direkt durch meinen Geist in euch. Machet selbst die Probe an euch, lasset euren Willen tätig werden und erfüllet mein Gebot der Liebe. Und ihr werdet licht und klar erkennen die Wahrheit meines Wortes, das euch durch meine Boten zugeht, um auch euch zu direkten Empfängern meines Wortes zu machen, so ihr dazu willig seid. Lasset mich selbst wirken in euch, gestaltet euch durch die Liebe zum Aufnahmegefäß meines Geistes, und euer Anteil wird sein, Licht und Kraft in aller Fülle. Wissend werdet ihr sein und kraftvoll, denn die Kraft der Liebe durchströmet euch. Ich selbst wirke in euch, wie ich es euch verheißen habe. Amen.